Wohlstand deines Volkes, der Nation. Deutschland heißt deine Passion. All diese Sklaven, Paladine und Vasallen sind hier zuwider, täglich wird es jetzt perfider, morbider. Verblendet und manipuliert im System, hör ich, ja, prostituiert. Du bist ein Mann von Format, kennst keine Aufgabe, noch den Verrat. Dein Kampf geht dir an die deutsche Lethargie und der uns all umgebenden bunten Maschinerie. Hier uns im Himmel empor, stimmt mit ein in unserem Chor. Deutschland muss leben, in aller Ewigkeit bestehen. Die diese lebt, die wird niemals vergehen. Strich sie in Herz, geh und tief im Mann. Sie bringt dein Tun und Handeln Tag für Tag. Das Reich heißt dein Auftrag. Vergewaltigung des Volkes, Tyrannei, lebst du die Idee und bleibst dabei. All ihre Repressalien konnte ich nicht brechen, gab dir und der Sache ein heiliges Versprechen. Durch was an den Gegners hältst du dein Wort? Du trägst die Weite über alle Grenzen in Form. Denn du bist ein Mann von Format. Kennst keine Aufgabe, noch den Verrat. Dein Kampf geht dir an die deutsche Lethargie und der uns all umgebenden bunten Maschinerie. Hier uns im Himmel empor, stimmt mit ein in unserem Chor. Deutschland muss leben, in aller Ewigkeit bestehen. Die diese lebt, sie wird niemals vergehen. Strich sie in Herz, geh und tief im Mann. Sie bringt dein Tun und Handeln Tag für Tag. Das Reich heißt dein Auftrag. Geschändet, der Krieg bis heute nicht beendet.